Gottes Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten, und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige, und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam sein Diener und Gesandter ist. Liebe Geschwister, heute, alhamdulillah rabbil alamin, werden wir fortfahren mit dem kleinen Büchlein von dem großartigen Sheikh Imam Hafiz bin Ahmad Al-Hakami, indem er uns ein kleines Büchlein hinterlassen hat, und er hat diese guten Taten für sich selber hinterlassen. Denn inshallah ta'ala, wenn dieses aufrichtig für Allah subhanahu wa ta'ala war, dieses Werk, dann wird dieser Sheikh jetzt reichlich belohnt, während er im Grab liegt und nicht mehr die Möglichkeit hat, gute Taten zu machen, hat er doch gute Taten hinterlassen, die wir jetzt auch noch verbreiten. Möge Allah azza wa jal dem Sheikh den vollen Lohn dafür geben. Liebe Geschwister, erstmal die Frage, wer ist über 45 Jahre von euch? Wer ist über 45? Tayyib. Und alle, die nicht 45 sind, außer unser Gast, sie kommen nach vorne und lehnen sich nicht an die Wand. Denn ihr seid starke junge Männer, mashallah. Und starke junge Männer sollten auch ihre Stärke in der Ibadah zeigen. In der Ibadah, in der Anbetung. Und wir befinden uns gerade hier in der Anbetung. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns Stärke geben für sein Wohlgefallen. Heute machen wir weiter mit einer sehr wichtigen Frage, und wir werden heute nur eine einzige Frage durchnehmen. Man könnte sagen, eine Frage, nur eine Frage, Abul Bara, eine entscheidende Frage. Und deswegen, inshallah ta'ala, werden wir uns heute nur mit ihr beschäftigen. Allah subhanahu wa ta'ala, liebe Geschwister, und das zwei Worte vorweg, er möchte, dass wir seine Religion lernen, subhanahu wa ta'ala. Und man hat nicht die Aqida von Ahlus Sunnah wal Jama'ah, nur weil man sagt, Allah ist über dem Thron, ja. Sondern man hat die Aqida von Ahlus Sunnah wal Jama'ah, wenn man auch lernt, was die Aqida von Ahlus Sunnah wal Jama'ah ist. Denn es gibt nichts Wichtigeres in der Religion als die Glaubensinhalte. Du musst sie lernen, damit du auch verstehst, warum du diese Religion gewählt hast. Viele haben diese Religion gewählt, aber kennen sie nicht. Und das ist eigentlich nicht die richtige Überzeugung. Die richtige Überzeugung ist, dass du weißt, warum du nur an diese Religion festhältst und niemals in andere Religionen herumschnuppern würdest, weil du weißt, dass dieses bloß eine reine Zeitverschwendung ist. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns sicheres Wissen in unserer Religion geben. Der Sheikh fragt hier die Frage, ما الشرع الذي أمر الله تعالى به? Was ist die einzige richtige Religion, mit der Allah subhanahu wa ta'ala uns befohlen hat? Und hier sagt uns der Sheikh, rahmatullah alayh, dass das die Religion von Ibrahim alayhi salam ist, Al-Hanifiyah. Das ist ein Ausdruck oder ein Wort, das ist ein Wort, mit dem wir uns heute beschäftigen werden, liebe Geschwister. Das bedeutet nicht, dass wir jetzt der Rechtsschule von Abu Hanifa folgen, das ist hier was anderes. Ja? Nicht, dass man sagt, jetzt sind das die Ahnaf, Hanifiyah meint hier was ganz anderes, liebe Geschwister. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran in Surah Al-Baqarah, وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارًا تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ أحسنتم. Und er war nicht von den Götzendienern. Die ganze Ayah. In Surah Al-Baqarah 135. Und sie sprechen, wer? Die Juden und die Christen. Sie sagen, werdet Juden oder Christen zu den Menschen. Dann seid ihr recht geleitet. Allah subhanahu wa ta'ala sagt aber, sprich nein, nein, ja Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Folgt dem Glauben Abrahams, das ist Ibrahim alaihi salam auf Arabisch, des Aufrichtigen. Kana Hanifa, des Aufrichtigen, er war keiner der Götzendiener. Erstmal sollten wir eine Sache feststellen. Und wir sehen, dass die Juden und Christen damit argumentieren, liebe Geschwister, dass sie sagen, Ibrahim, die einen sagen, er war Jude und die anderen sagen, er war Christ. Wir sagen, wer war vor Moses und vor Isa da? Wer? Wer? Ibrahim. Also wie kann er Jude oder Christ sein, wenn er vor ihnen da war? Nummer eins. Und eigentlich schon vorbei. eigentlich haben wir das Thema schon erledigt. Das heißt, Ibrahim alayhi salam, er hat die Glaubensgrundlage Hanafiya gehabt. Darüber reden wir heute bi'idhnillahi samia al-alim. Was heißt das? Hanif bedeutet jemand, der von einer Sache abweicht, liebe Geschwister. Das ist Al-Hanif. Und die Gelehrten sagen, وَسُمِّيَ إِبْرَاهِيمْ حَنِيفًا لِأَنَّهُ حَنِفَ إِلَى دِينِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ وَهُوَ الْإِسْلَامِ. Und Ibrahim a.s., er wurde Hanif genannt, weil er zu der wahren Religion Allah subhanahu wa ta'ala gewichen ist. Das heißt, er hat die wahre Religion Allah subhanahu wa ta'ala angenommen. Und welche Religion ist das? Der Islam, liebe Geschwister. Damit haben wir festgestellt, dass dieses Wort nichts anderes bedeutet als der Islam. Die Gelehrten sagen, Al-Hanifiyya, bezüglich dieses Wortes, das ist die Religion, auf der sich Ibrahim a.s. befunden hat. Und es ist die Religion des Tauhid. Die Unterwerfung zu Allah. Ein Muslim, ne? Was macht er gegenüber Allah? Er unterwirft sich. Und er meidet, was denkt ihr, den Schirk und den Kufr und alles, was außer Allah subhanahu wa ta'ala angebetet wird. Und dieses ist die Religion aller Propheten. Kein Unterschied gab es zwischen ihnen, außer wo? In den Gesetzen und in den Urteilen, liebe Geschwister. Alle Propheten sind mit der Botschaft zu ihren Völkern gekommen, dient einzig und alleine nur Allah subhanahu wa ta'ala. Und die Völker der Propheten, sie waren verschiedene, aber ihre Religion war ein und dieselbe. Ja, Wallah. Die Völker waren verschieden, aber die Religion aller Propheten war ein und dieselbe. Die Religion von Ibrahim, von Abraham, war auch die Religion von Musa. Und die Religion von Musa, von Moses, war auch die Religion von Jesus, von Isa. Und die Religion von Isa war auch die Religion von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Frage an dich, lieber Bruder und liebe Schwester. Wie fühlt man sich als ein Anhänger von einer Religion zu sein, die Religion aller Propheten war? Antworte für dich. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und wir werden jetzt beweisen, dass die Religion des Islam die Religion aller Propheten war. Denkt ihr, ist das eine wichtige Angelegenheit oder nicht? Wenn ein Mensch erfährt, dass alle Propheten ein und dieselbe Religion hatten, wenn er behauptet, dass er diesen Propheten folgen möchte, sollte er dann sich für die Religion entscheiden, für die sich die Propheten entschieden haben? Antwort? Ja. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surah Ali Imran, Inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam. Wahrlich, die Religion bei Allah subhanahu wa ta'ala ist der Islam. Und jetzt lasst uns hören, was Allah uns im Koran sagt, mit der Zunge der Propheten. Allah subhanahu wa ta'ala sagt über Nuh, über Noah alayhi salam. Wer war Noah? Wer war Noah? Nuh? Rashid? Der erste Gesandte. Der erste Gesandte. Nicht Adam? War nicht Adam der erste Gesandte? Der erste Prophet. Allahu alam, aber Prophet war. Wenn die Überlieferung stimmt. Auf jeden Fall. Nuh a.s. und er wird zitiert von Allah subhanahu wa ta'ala im Koran. Er sagte, وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Und mir wurde befohlen, einer der was zu sein? Der Muslime. Nuh a.s., wir haben gesagt, der erste Gesandte. Mir wurde befohlen, einer der Muslimin zu sein. Ibrahim a.s., Abraham, über den viel gestritten wurde, ob er Jude oder Christ ist. Lasst uns hören, was Ibrahim a.s. tatsächlich war. إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. Und als sein Herr, wer ist der Herr von Ibrahim? Allah. Und als sein Herr ihm sagte, unterwerfe dich, أَسْلِمْ, werde Muslim, denn das ist die Unterwerfung zu Allah, da sagte er, ich habe mich Allah, dem Herrn der Weltenbewohner, unterworfen. أسلم أسلمت لرب العالمين. Werde Muslim, ich habe keine Bedenken, ja Allah, ich bin Muslim. Warum sind wir nicht so? Hat gesagt, ja Allah, ist ja gut und schön, aber es gibt da so ein paar Dinge, die ich gerne wissen möchte. Aslam, aslamtu li rabbil alami. Und ich habe mich Allah subhanahu wa ta'ala unterworfen. Lasst uns hören, was Jakob alayhi salam sagte. Jakob ist Jakob. Wer war Jakob? Wer war das? Na? Ein Prophet und der Vater von Yusuf alayhi salam. MashaAllah. Am kuntum shuhada idh hadara Jakob al-maut idh qala li banihi ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله أبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. Als der Tod sich Jakob genähert hat, Jakob hat gemerkt, gleich wird der Tod einsetzen, dann hat ein Testament seinen Kindern hinterlassen. Die Propheten sind nicht einfach so von der Welt gegangen. Mein Sohn in der zweiten Schublade sind noch 50 Euro, steckt die ein. Nein, das war nicht ihr Testament. Hört mal, was er zu ihnen sagte, zu seinen Kindern, bevor er gestorben ist. Er sagte zu ihnen, was werdet ihr nach mir anbeten? Allahu Akbar. Die wollen, dass ihre Kinder, was? Schirkträger werden oder Muslime? Was werdet ihr nach mir anbeten? Das Wichtigste, was Jakob zu dem Zeitpunkt interessiert hat. Sie haben gesagt, die Kinder, wir werden... قالوا نعبد إلهك. Wir werden deinen إله, das heißt Allah, anbeten. Und den إله Allah von Ibrahim und Ismail und Ishaq. Erstmal alle drei hatten welchen Gott? Allah. Sie sagen das doch. Und es ist ein einziger Gott. إله ist nicht Gott, aber jetzt gerade ist das eine Bezeichnung, damit die Leute wissen, was man meint. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. Und wir sind Gott ergeben, Muslime. طيب, Nuh a.s. Ibrahim a.s. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَجَعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكْ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكْ. الله أكبر. Ibrahim a.s., noch ein Beweis über Ibrahim a.s., er ist eine wichtige Person. Und schaut mal, subhanallah, Allah hat Ibrahim a.s. eine Gnade gegeben. Er sagt im Koran, wajihan, dass Ibrahim a.s. bei Allah subhanahu wa ta'ala angesehen war. Das bedeutet, dass Allah subhanahu wa ta'ala Ibrahim eine ganz besondere Gnade gegeben hat. Und zwar, dass ihn alle lieben. Und wenn du alle fragst, ob Muslime, ob Christen oder ob Juden, niemand hat etwas Schlechtes über Ibrahim zu sagen. Das ist das, was Allah für ihn hinterlassen hat. Fragt die Juden, sie sagen Ibrahim gut. Fragt die Christen, sie sagen Ibrahim gut. Und fragt die Muslime, wir sagen sowieso alle Muslime. Alhamdulillah, gut. Allahu Akbar. Ein schönes Geschenk für Ibrahim a.s. Ibrahim a.s., er hat die Grundmauern der Kaaba gebaut. Mit wem? Mit Ismail. Wer war Ismail? Ismail war Hassan? Der älteste Sohn von Ibrahim. Er war der Sohn von Ibrahim a.s. Na, sie haben die Grundmauern gebaut, dann haben sie ein Dua gemacht. Und immer, wenn du eine gute Tat machst, mach dieses Dua. Rabbana taqabbal minna. O, unser Herr, nimm von uns an. Du hast die Tat gemacht, richtig. Aber ist das ein Garant dafür, dass Allah sie annimmt? Antwort? ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. Du bist der Allhörende, der Allwissende. Allah, er hört und er sieht. Liebe Geschwister, denn Allah ist keine Götze. Subhana wa ta'ala, erhaben ist er über das, was manche Leute ihm nicht zuschreiben. Und o unser Herr, mach uns zu Muslimen. Und nicht nur uns, auch unsere Nachkommen nach uns, mach sie zu. Muslime, liebe Geschwister, damit haben wir auch geklärt, dass Ibrahim a.s. ein Muslim ist. Und auch Jakob a.s. Und Yusuf a.s., er wird zitiert im Koran. Ich denke, das ist in Surah Yusuf, wallahu a'lam. Er sagt, Tuwaffani Muslima wa alhiqni bis Salihin. Lass mich nicht anders sterben, denn als Muslim und Lass mich den Rechtschaffenen folgen. Allahu Akbar. Yusuf a.s. auch ein Muslim. Was sagte Musa a.s.? Allah zitiert ihn auch im Koran. وَقَالَ مُوسَى يَا قَوْمْ إِن كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ إِن كُنْتُمْ مسلمين. Oh mein Volk! Musa a.s. Er spricht zu seinem Volk, nicht zu ein oder zwei. Oh mein Volk! Wenn ihr wahrhaftig an Allah subhanahu wa ta'ala glaubt, so wie ihr das behauptet, dann verlasst euch auf euch und seid nicht anderes als gottergebene Muslime. Was sagt der Isa alayhi salam Jesus? Das ist in Surah Ali Imran. فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرُ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ. Als Isa gemerkt hat, dass diese Leute, wal'iyadu billah, den Kufr, diesen Unglauben nicht ablegen wollten, dann hat er gefragt, wer sind die Helfer? Wer sind meine Helfer gegenüber Allah? Also gegenüber Allah heißt nicht, wir kämpfen zusammen gegen Allah, sondern wir sind diejenigen, die für Allah subhanahu wa ta'ala unser Leben hier leben. Man ansar ila Allah, qala al-hawariyun. Dann sagten die Jünger, nahnu ansarullah. Amanna billah washhad bi anna muslimun. Allahu Akbar. Die Jünger haben gesagt zu Isa a.s., wir sind die Helfer Allahs. Und ich komme gleich dazu. Und bezeuge, dass wir nichts anderes sind als Muslime. Warum hat Isa nicht gesagt, seid ihr verrückt, ihr habt die falsche Religion? Weder bin ich Muslim, noch dürft ihr Muslime sein? Nein. Ihr habt richtig gesprochen. Oh, die ihr mit mir den gerechten Weg, den Weg des Paradieses bestreiten wollt, ihr habt die Wahrheit gesprochen. Allahu Akbar. Schaut mal, liebe Geschwister, und ich möchte hier mal kurz Halt machen. Ich habe das schon mal erklärt, aber es ist mir sehr wichtig, dass ich das erkläre. Viele denken, die Juden hätten eine Religion und die Christen hätten eine Religion. Falscher Gedanke. Und wir sagen der Presse, wenn ihr das bringt, bringt die Beweise auch. Bringt die gesamten Beweise und nicht nur diesen Satz. Das machen sie nicht. Wisst ihr warum? Weil die Leute dann wo reingucken? In den Koran. Und möglicherweise könnten sie ihre Religion dann wechseln. Sie wechseln, ob ihr wollt oder nicht. Und ihr könnt Zeilen über Zeilen schreiben. Wallahi, wir sagen euch die traurige Nachricht. Immer noch kommen Leute zum Islam oder nicht? Na. Und schaut, wie viel ihr geschrieben habt. Wie viel Schmutziges schon von euren Händen ausgegangen ist, aber ihr werdet dafür bestraft und die anderen sind rechtgeleitet worden mit euch als Grund. Was für eine Schmach für euch. Wallahi, was für eine Schmach für euch. Möge Allah diese Leute rechtleiten. Schaut mal, subhanallah. Musa a.s., er hat einen Auftrag gehabt. Er ist zu Bani Israel gekommen. Aha, okay. Jetzt lasst uns eine Sache verstehen. Damit wir auch genau verstehen, ob die Juden und Christen eine Religion haben, die Judentum heißt, und eine Religion haben, die Christentum heißt. Jakob a.s., er hat mehrere Söhne gehabt. Und der älteste Sohn von Jakob a.s. hieß wie? Na? Jahuda. Wer war das? Der Sohn von? Na? Von Jakob a.s. Okay. Jetzt haben wir erfahren, er war der Sohn. Jakob hatte einen Sohn, der hieß Jahuda. Und dieser hatte Nachfahren. Jeder hat Nachfahren. Jetzt haben die Leute, die Nachfahren waren von Jahuda, sich wie genannt? Ha? Jahud. Frage. Stammesbezeichnung oder Religion? Wer ist für Religion? Wer ist für Stammesbezeichnung? Und das ist das Richtige. Das war eine Stammesbezeichnung und nicht mehr. Thema erledigt. Denn wer sagt, das ist eine Religion für sich, der soll uns was bringen, den? Der soll uns den Beweis bringen, liebe Geschwister. Aber ich denke nicht, dass er das schaffen wird. Möge Allah unsere Herzen immer der Wahrheit sich nähern lassen. Schaut mal. Und dann Isa a.s. Und das ist so ein schönes Beispiel. Was hat er zu den Hawariyun gesagt, zu den Jüngern? Wer möchte was mit mir sein? Ein Helfer Allahs. Okay. Waren diese Leute jetzt Ansar, ja oder nein? Antwort? Man Ansar ya Allah. Was waren? Na? Sie haben doch gesagt, wir sind die Ansar. Tayyib. Das Wort Nasara stammt von diesem Verb. Nasara ist jemand, der hilft. Ansar sind die Helfer Allahs. Frage: Stammesbezeichnung oder Bezeichnung allgemein oder Religion? Na, Mohammed? Allgemeine Bezeichnung. Das bedeutet nicht, dass das eine Religion war, weil der Beweis dafür ist doch, dass die Hawariyun gesagt haben, wir sind die Helfer Allahs, bezeuge, dass wir, jetzt kommt die Religionsbezeichnung, dass wir Muslime sind. Was ist die Religion? Ansar oder Muslime? Khalas. Kann jemand besser antworten als Jesus für die Anhänger Jesus? Frage. Antwort nein. Also wie können wir sagen, Allah nennt sie so, Nasara, aber das ist keine Religionsbezeichnung. Es gibt bei Allah und es gab bei Allah und es wird nie anderes bei Allah eine Religion geben, außer dem Islam. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, hat Allah uns eine Sache gelehrt, dass wir mit Beweisen reden. Wer eine andere Ansicht hat, der soll seine Beweise bringen und nicht nur schimpfen. Schimpfen kann jeder. Auch ein 2- oder 3-Jähriger kann schimpfen. Man soll uns einen einzigen Beweis bringen, dass es bei Allah eine andere Religion gibt als den Islam. Wir haben gesagt, die Religion des Islam, alle Propheten waren Muslime. Aber sie haben unterschiedliche Gesetze gehabt, unterschiedliche Urteile. Manche haben mehr gebetet, manche weniger gebetet, manche durften das essen, manche durften das nicht essen, manche durften diese Dinge im Leben verrichten, andere nicht. Gesetze, Urteile, das ist nicht die Hauptbotschaft, dient einzig und alleine nur Allah subhanahu wa ta'ala. Schaut mal, liebe Geschwister, aber wir machen weiter, damit man auch befestigt wird in seinem Herzen. Oh Allah, in solchen Zeiten sollten unsere Herzen fest sein, liebe Geschwister, denn man sieht, dass Leute immer mehr nachlassen. Möge Allah uns befestigen. Schaut mal, subhanallah, was Allah Azza wa Jal sagt in Surah Al-Ma'idah. يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ Allahu Akbar. الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا. Gewiss. Allah sagt vorher, wir sandten At-Taurat hinab. Ein Buch von den Juden. Darin ist Rechtleitung und Licht enthalten. Danach haben die Propheten, die den Islam praktizierten, zwischen den Juden gerichtet. Und damit haben wir auch diejenigen, inshallah, überzeugt, die sagen, die zu Bani Israel kamen, waren keine Muslime, sondern Juden. Aber was sagt Allah? Mit was haben sie praktiziert? Den Islam. Und ihr kennt die Königin von Saba, und das ist die Geschichte von Suleiman alayhi salam, als sie sagte und sie bereut hat für die Fehler, die sie im vergangenen Leben gemacht hat. Sie sagte: Rabbi inni zalamtu nafsi. Oh mein Herr, ich habe mir selbst gegenüber Unrecht angetan. Wa aslamtu ma'a Suleiman lillahi rabbil alamin. Ich habe mir selbst gegenüber Unrecht angetan. Und jetzt habe ich den Islam angenommen mit Suleiman. Und wir sind nur dem Herrn der Weltenbewohner gegenüber ergeben. Also welche Religion hatte Suleiman, Salomon? Hä? Islam. Islam, liebe Geschwister, subhanallah. Und wir wollten das nur für die Propheten erklären, aber wir sagen sogar, die Dschinn waren Muslime. Die gläubigen Dschinn waren Muslime, liebe Geschwister. Sie haben den Islam angenommen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surah Al-Jinn, وَأَنَّ مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا. Und manche unter uns sind gottergebene Muslime und manche unter uns sind vom rechten Weg abgewichen. Das heißt, wer war der Irregehende? Der Muslim war oder der abgewichen ist? Ne? Der? Sagt, subhanallah, was ist los mit euch? Der abgewichen ist. Allahu Akbar. Wa amma al-qasituna, jetzt kommt der Beweis noch dafür, nochmal zusätzlich. Wa amma al-qasituna fa kanu li jahannama hataba. Und was diejenigen anbelangt, die vom rechten Weg abgewichen sind, das sind nicht die Muslime, die vom rechten Weg abgewichen sind, werden der Brennstoff der Hölle sein. Yani, Propheten und Djinn. Allahu Akbar. Wir möchten hier nur eine Sache sagen, liebe Geschwister. Wallahi, dieses sind die Worte von Allah. Jeder kann sie nachlesen. Der Koran ist jetzt noch mehr da als vorher. Jeder kann diese Worte nachlesen, liebe Geschwister. Und das ist von uns keine Politik oder eine Strategie, eine Strategie. Nein. Wir sagen nur, was Allah Azza wa Jal sagt. Und Allah Subhanahu wa Ta'ala sagt uns im Koran, und derjenige, der etwas anderes begehrt als den Islam, der mit etwas anderes zu Allah am Tage der Auferstehung zurückkehrt, als mit dem Islam, so wird es nicht von ihm angenommen. Und er gehört am Tage der Auferstehung zu den Verlierern, liebe Geschwister. Und eine Sache sollten meine Brüder und Schwestern wissen. Wir haben gelernt, die Religion aller Propheten war der Islam. Schaut mal. Derjenige, der nur einen einzigen Propheten zwischen Nuh a.s. und Muhammad sallallahu alaihi wasallam leugnet, er hat alle anderen Propheten geleugnet. Als ob er nicht an alle Propheten glaubt. Nur weil er an einen Propheten nicht glaubt, hat er gleichzeitig alle anderen Propheten geleugnet. Wo ist der Beweis für diese gefährlichen Worte, ja Abul Bara? Allah subhanahu wa ta'ala sagt, كَذَّبَ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ. Das Volk von Nuh hat die Gesandten der Lüge bezeichnet. Passt auf, ihr. Und sowas wissen nur die Ulama. Schaut mal. Das Volk von Nuh hat die Gesandten der Lüge bezichtigt. Frage, wie viele Gesandte gab es denn im Volk von Nuh? Na? Im Volk von Nuh, wie viele Gesandte? Na? Nur einen einzigen. Wir haben gesagt, Nuh war der erste Gesandte. Beweise gibt es viele davon. Und in den authentischsten Büchern. Einer dieser Beweise ist der Hadith al-Shafa'a, der sehr, sehr lang ist. Ich kann ihn jetzt nicht wiedergeben, liebe Geschwister, weil es zu lange dauert. Dieser ist ein Beweis, weil es wurde zu Nuh a.s. gesagt, wie die Leute am Tage der Auferstehung zu ihm kommen. Anta awwalu rusul. Du bist der erste Gesandte. Subhanallah al-Azim. Schaut mal. كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ. Das Volk von Nuh hat die Gesandten der Lüge bezichtigt, und zwar hier alle. Warum und wie, wenn nur ein Gesandter in diesem Volk war? Es gab doch keine anderen Gesandten vor Nuh. Richtig. Und deswegen, alle Gesandten meint hier alle Propheten. Derjenige, der nur einen einzigen Propheten leugnet, er hat alle anderen Propheten geleugnet. Die Gelehrten sagen, warum? Weil das die Botschaft derjenigen war, die mit der Einzigartigkeit der Religion kam. Mit dem Tauhid, liebe Geschwister. Das ist die Religion von Allah subhanahu wa ta'ala. Sie haben den Leuten beigebracht, dass sie nichts anderes anbeten dürfen, außer Allah. Dass sie die falschen Götter, die Götzen ablegen müssen und nur Allah azza wa jal einzig und alleine dienen dürfen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt auch in Surah Al-Baqarah, لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ. Was sagen sie? Wir machen keinen Unterschied zwischen ihnen, zwischen den Propheten, denn alle Propheten sind Propheten von Allah. Wir machen zwischen ihnen keinen Unterschied. Was heißt ihr Unterschied? In der Rangstufe? Antwort? Nein. وَتِلْكَ الرُّسُلْ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ. Und dieses sind die Gesandten. Wir haben Unterschiede zwischen ihnen gemacht. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala, er ist der Einzige, der Unterschiede zwischen ihnen macht. Und Allah hat erwählt, dass wer der Beste aller Gesandten ist, ne? Na, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und er sagt in einer Überlieferung sallallahu alaihi wasallam, die ist bei Imam Ahmad und authentisch, er sagt, كُنْتُ إِمَامُ النَّبِيِّ. Allahu Akbar. Der Imam aller Propheten war wer? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und er sagt, biduni fakhr. Ich sage das ohne Stolz. Hat Muhammad sallallahu alaihi wasallam Stolz gehabt? Stolz in dem Sinne, falscher Stolz? Hä? Walayyadu billah. Wie kann man mit einem falschen Stolz in das Paradies kommen? Niemand kommt mit einem falschen Stolz in das Paradies, liebe Geschwister. Deswegen, schaut mal, Allah hat uns diese Gnade gegeben, dass wir die Anhänger von denjenigen sind, die keine Unterschiede zwischen den Propheten machen, denn wir wissen, alle Propheten sind von Allah subhanahu wa ta'ala. Und eine der gefährlichsten Ayat diesbezüglich für diejenigen, die nicht alle Propheten akzeptieren. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surah An-Nisa in der Ayah 151: Inna alladhina, Allahu Akbar, yakfuruna billahi wa rasulihi, wa yuriduna an yufarriqu bayna Allahi wa rasulihi, wa yaquluna nu'min biba'd wa nakfur biba'd. وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا. Diejenigen, die Allah und seine Gesandten verleugnen, nicht an ihnen glauben und zwischen Allah und seinen Gesandten einen Unterschied machen. Macht man das, wenn man sagt, der gehört zu Allah, der nicht? Macht man das? Und die zwischen Allah und seinen Gesandten einen Unterschied machen und sagen, wir glauben an die einen und wir verleugnen die anderen und einen Weg dazwischen einschlagen wollen. Wal-iyadu billah. Wie hat Allah sie genannt? Das sind die wahren Ungläubigen. Ulaika humul kafiruna haqqa. Das sind die wahren Ungläubigen. Und für die Ungläubigen haben wir schmachvolle Strafe bereit. Kehre um, bevor du stirbst. Aber wallahi, ganz schnell. Wenn Allah sagt, das sind die wahren Kuffar, dann denkt ihr, sie werden ein schönes Leben nicht nur im Jenseits haben, weil iyadu billah, sie werden die ewige Strafe im Höllenfeuer haben. Möge Allah uns bewahren. Die ewige Strafe im Höllenfeuer, und hier sind sie erniedrigt, auch wenn sie es nicht immer merken. Subhanallah, was sollte denn das für ein Glaube an Allah sein, wenn Allah, von dem man behauptet, dass man an ihn glaubt, liebe Geschwister, selber uns im Koran, den Gesandten Allahs, bestätigt und man diesen dann verleugnet. Was sollte das? Und wir sehen das, Muhammad sallallahu alaihi wasallam wird akzeptiert von den Christen. Antwort? Nein. Fragen wir jemanden, der Christ ist vielleicht, oder war, Allahu A'lam, wird Muhammad akzeptiert von den Christen? Antwort? Nein. Nein, ich frage nicht euch, ich frage eine bestimmte Person. Nein. Nein. Er wird nicht akzeptiert. Frage, warum nicht? Antwort, wenn man ihn akzeptieren würde, was müsste man tun? Man müsste ihn folgen. Deswegen hat der Papst sich einmal ganz peinlich versprochen. Er sagte, als er über Muhammad sallallahu alaihi wasallam hergezogen ist, er sagte, der Prophet Muhammad leider verloren. Weil damit hat er alles vernichtet, was in ihrer Glaubenslehre ist. Wenn du einmal sagst, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, das heißt, khalas. Wa if qala Isa ibn Maryam, ya bani Israel, inni Rasulullah ilaykum musaddiqa. Musaddiqan. Er sagte, oh, mein Volk, er wurde jetzt zu Bani Israel geschickt, Jesus. Zu ihnen, einzig und alleine. Im Vergleich zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er wurde zu der ganzen Welt geschickt. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wir haben dich nur als eine Barmherzigkeit für alle Weltenbewohner entsandt. Isa, Jesus kam zum Volk Bani Israel und er sagte, ich bin ein Gesandter Allahs für euch. Für euch nur. Und dies steht auch in der Bibel. Ich bin für die verlorenen Schafe von Bani Israel geschickt worden. So heißt es auch in der Bibel. Auf jeden Fall, subhanallah al-azim, aber wir bestätigen vom Koran, was im Koran steht und nicht, was in der Bibel steht, denn da steht nicht alles Wahres drin, wie das auch bewiesen ist. Und selbst die Gelehrten der Christen sagen, dass das nicht alles authentisch ist, weil auch der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er sagte uns bezüglich dem Volk von Bani Israel, was sollt ihr tun, wenn ihr eine Überlieferung von Bani Israel habt? Was sollen wir tun? Na? Nicht verleugnen und nicht daran glauben. Warum nicht? Weil da alles richtig drin ist, oder? Manches ist. Und manches ist. Aber im Koran ist alles Also, warum willst du dir Kopfschmerzen machen? Wallahi, warum willst du dir Kopfschmerzen machen? Alles authentisch, keine Kopfschmerzen, Ruhe. Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Werden die Herzen nicht mit dem Gedenken an Allah ruhig? Gedenke Allahs, indem du das Wahre von Allah liest und dein Herz wird ruhig werden. Möge Allah uns ruhige Herzen geben. Möge Allah alle recht leiten zum Islam, zu der wahren Religion. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala, wenn sie den Islam annehmen, sie vor der harten Höllenstrafe bewahren. Schaut mal, subhanallah al-azim, liebe Geschwister. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi, damit wir auch einen Beweis aus der Sunna haben, er sagt, وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِ لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَهُدِيٌ وَلَا نَصْرَنِيٌ ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ. Bei dem, in dessen Hand die Seele Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist. Das ist bei Allah subhanahu wa ta'ala. Jeder Mensch, ob Jude oder Christ, der von mir hört und stirbt, ohne an das zu glauben, womit ich gesandt wurde, wird ein Bewohner des Höllenfeuers sein. Wird ein Bewohner des Höllenfeuers sein, berichtet bei Imam Muslim. Mit anderen Worten, jeder, der hört. Was heißt hier das Hören, liebe Geschwister? Was heißt hier das Hören? Heißt es nur, er hat einmal davon gehört und das war's und dann muss er sich dieser Religion widmen. Was heißt hier das Hören? Omar. Dass er etwas ganz Entscheidendes, Mohammed? Dass er die Botschaft begriffen hat. Dass er die Botschaft begriffen hat. Weil Allah sagt das im Koran. Deswegen, liebe Geschwister, wenn wir Hadithe lesen, dann sollten wir das nicht verstehen nach unserem eigenen Verstand. Weil jetzt wird einer sagen, ist doch klar, derjenige, der von Muhammad sallallahu alaihi wasallam hört und nicht daran glaubt, was heißt dieses Hören? Das bedeutet hier verstehen, weil Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surah An-Nisa, وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Und derjenige, der sich dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, den Gesandten Allahs, entgegensetzt, das heißt, er nimmt das nicht an, was Muhammad sallallahu alaihi wasallam ihm gebracht hat, nachdem ihm die Rechtleitung klar geworden ist. Mit Verstand, begreifen. Und dann sich dagegen entscheiden, und er nimmt einen anderen Weg als den Weg der Sahaba, die ersten Gläubigen, dem werden wir aussetzen, wonach er gestrebt hat, und wir werden ihn Jahannam, dem Höllenfeuer, aussetzen. Bist du nicht stolz, ein Wahid zu sein? Einer, der Allah einzig und alleine dient, wie alle deine Propheten vor dir. Möge Allah uns nur auf diesen Weg befestigen. Subhanakallahu wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa an. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Und das nächste Mal reden wir, inshallah ta'ala, über die Glaubensstufen des Islam, Iman und Ihsan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.